Wann baute Dornröschen die Mauer? Wo hatte sie die stacheligen Rosen her, die sie pflanzte? Und stieß sie die Schaufel dafür in die Erde? Schwitzend und gebückt, voller Vorfreude auf den Schlaf. Den ungestörten Schlaf, den sie sich redlich verdient hat. Hat sie den Wecker gestellt? Und als sie die Augen öffnete, waren da all ihre Pläne aufgegangen? Sagte sie, setz dich dahin und halt still, zu dem Prinzen, und klebte ihm fröhliche Pflaster auf die zerschrammte Haut, zufrieden mit dem, was sie ertastete. Ein Königreich für den ersten Gedanken, der ihr durch den Kopf ging.